Dies fatale Entweder-Oder hat einige Kritiker nicht ruhig schlafen lassen. Sie suchten und forschten und glaubten endlich entdeckt zu haben, dass es an einigen Stellen in der Darstellung der Synoptiker den Anschein habe, als wenn auch die drei ersten Evangelisten im Grunde genommen mit mehr als einer einjährigen Dauer der Tätigkeit Jesu rechneten. Tatsächlich können einige Beobachtungen in den synoptischen Evangelien nach dieser Richtung hingedeutet werden. Aber was besagt das? Dass hier ein neues psychologisches Rätsel bemerkbar wird. Denn nun macht man die drei ersten Evangelisten zu Geheimniskrämern. Warum lassen diese drei Autoren die bei allen Urchristen, also auch bei ihnen selbst, wohlbekannte Tatsache der dreijährigen Wirksamkeitsdauer in ihren Schriften nur leise, leise durchschimmern? Warum geben sie sich die ungeheure Mühe, ihren Stoff der ihnen selbst und aller Welt bekannten Wahrheit entgegen chronologisch so zu pressen und zu modeln, dass jedermann herauslesen musste, der Herr habe nur ein Jahr öffentlich gelehrt? Was nun alles in der Welt veranlasste, diese Evangelisten die Wahrheit nur eben durchschimmern zu lassen? Und nicht nur ein, nein, alle drei synoptischen Evangelisten sollten so ungemein künstlich konstruiert haben, dass man nur mit Mühe noch einige Spuren der unterdrückten Wahrheit durchschimmern sieht. Wollten diese Männer schon unterdrücken, warum taten sie es dann nicht gründlich? Weiter, die Christen, die den wahren Sachverhalt doch kannten, sollten solche Verdrehungen und Verschleierungen mit aller Seelenruhe hingenommen haben? Hier häuft sich eine psychologische Unmöglichkeit auf die andere. Doch kehren wir wieder zu Johannes zurück. Dieser soll von der Wahrheit seiner Darstellung überzeugt gewesen sein. Wie? Und dann hatte er vorher jahrzehntelang mit ruhigem Gewissen schweigen können, als er sah, wie Matthäus, Markus und Lukas den dummen, vergesslichen Mitchristen größte Unwahrheiten über den Meister und sein Wirken auftischten? Im wirklichen Leben hätte er nicht so lange schweigen können, wenn er sich nicht als Verräter an der Wahrheit, von der er überzeugt war, vorkommen sollte. Aber der Lieblingsjünger Johannes ist gar nicht der Verfasser des vierten Evangeliums. So sagen wohl die kritischen Theologen in der Mehrzahl. Ein Augenzeuge könne überhaupt nicht der Autor dieser Schrift sein. Denn natürlich hätten die Synoptiker recht und Johannes, das heißt der anonyme Verfasser des letzten Evangeliums, hätte Unrecht. Nur ganz radikale Theologen erklären zwar Johannes rundweg für einen Dichter. Im Allgemeinen bedient man sich der Entschuldigung, der so spät schreibende Evangelist habe als Mann der zweiten christlichen Generation die Dinge recht und schlecht so dargestellt, wie er sie eben wusste, wenn er auch nicht ganz habe vermeiden können, seine subjektive Auffassung mit einzumischen. Dieser scheinbare Ausweg führt jedoch nur zu neuen, unüberwindlichen Schwierigkeiten. Es nützt auch gar nichts, die subjektive Auffassung von gewissen dogmatischen Tendenzen anzunehmen. Angenommen, irgendein christlicher Anonymus späterer Generation, etwa um 100 bis 110 nach Christus, hätte den Plan gefasst, bestimmte neuartige dogmatische Tendenzen in der Aufmachung und Verkleidung eines dem Lieblingsjünger unterschobenen Evangelisten vorzutragen, dann hätte sich dieser Mann seiner heiklen Sache natürlich nicht selbst unnötigerweise erschwert. Wenn der Anonymus kein Dummkopf war, und das war er nach dem genialen Inhalt seines Werkes auf keinen Fall, dann wäre es ihm nicht eingefallen, selbst alle Welt mit der Nase darauf zu stoßen, dass sein Johannesevangelium eine glatte Erfindung sei, dann wäre es ihm niemals ernstlich in den Sinn gekommen, seine Aktion so aufzuziehen, dass er selbst dem Endzweck seines Vorhabens aus purem Widerspruchsgeist leichtsinnig aufs Spiel setzte. Er bezweckte also, durch Erdichtung eines dem Apostel Johannes untergeschobenen Evangeliums neuartige Dogmenaussagen als bereits von Jesus herrührend hinzustellen, so lautete doch die Erklärung einiger Kritiker. Gut, warum nimmt er dann nicht sowohl den sanktionierten Grundriss als auch die benötigten Stoffmassen für seine Darstellung möglichst unversehrt aus den anerkannten Schriften seiner Vorgänger? Warum begnügt er sich nicht damit, seine eigene Neuproduktion klugerweise darin bestehen zu lassen, an geeignet erscheinenden Stellen der echten Überlieferung die neuen Dogmensätze einzuschmuggeln? Warum muss er unbedingt die allbekannte geschichtliche Wahrheit über die Ereignisse des Leben Jesu auf den Kopf stellen? Nur ein Dummkopf, und das war der Anonymus wahrhaftig nicht, hätte sich so leichtsinnig damit aufs Glatteis begeben, dass er Tatsachen aus dem äußeren Leben Jesu, die jedermann kannte, frech bestritt und korrigierte. Dieser Johannes kann sich im Bestreiten bestbekannter Tatsachen sehen lassen und nicht genug tun. Im Prinzip bestreitet er einfach alles. Wie die Chronologie, so hat Johannes auch den Schauplatz der Wirksamkeit Christi gründlich verändert. Jeder Leser kennt die auffallende Verschiedenheit in Bezug auf den Schauplatz. Nach den Synoptikern wirkt Jesus in Galiläa, jetzt kurz vor dem Todespassa begibt er sich nach Judäa und Jerusalem. Im Johannesevangelium dagegen sind Jerusalem und Judäa die eigentliche Bühne der messianischen Tätigkeit Jesu. Viele Forscher nehmen auch hier den vierten Evangelisten in Schutz, indem sie erklären, Johannes habe wirklich die Wahrheit berichtet. Ja, ein Widerspruch mit den Synoptikern in der Schauplatzfrage liege eigentlich gar nicht vor, denn auch in den synoptischen Berichten fehlt es nicht an Spuren, diese Kunde vom wiederholten Aufenthalt Jesu in Jerusalem und Judäa noch deutlich durchschimmern zu lassen. Immer wieder also trieb diesen verspäteten Evangeliendichter seine Wahrheitsliebe an, Lügen der Synoptiker ans Licht zu ziehen. Er weiß es ganz genau. Die Tempelreinigung gehört an den Anfang der Laufbahn Jesu, nicht wie die Synoptiker allesamt behaupten ans Ende. Er weiß es ganz genau. Nicht am 14. Nisan, wie die Synoptiker berichten, sondern am 13. Nisan hat Jesu das letzte Mahl mit seinen Jüngern gehalten.